Berlin. Ein weltweit operierendes Tonträgerunternehmen hat jüngst eine CD herausgebracht, vor der wir hier offiziell warnen möchten. Die sogenannte Fetenmix-CD ist gefährlich, denn sie versetzt den Hörer in einen Zustand, bei dem er notgedrungen dazu gezwungen ist, seine schlechte Laune abzulegen, den nächstbesten Tanzflur zu betreten und willenlos abzuzappeln. Dies ist kein Einzelfall, denn sowohl in den Ballungszentren der Großstädte als auch bei der Landbevölkerung wurden solche Fälle registriert. Die Lage ist kritisch, aber nicht hoffnungslos. Sollten auch Sie solche Verhaltensmuster in Ihrer Umgebung bemerken, zögern Sie nicht. Heben Sie einen und machen Sie einfach mit. Let's go. heute Zeit für mich. Ich bin total verknallt in dich. Verzeih, dass ich so ehrlich bin, doch ich spür es ganz tief in mir drin. Jetzt denkst du, dass ich nur ein Spinner bin, der gar nicht weiß, was er erzählt. Von welchem Stern bist du gekommen? Du bist doch nie im Leben Wirklichkeit, denn so viel Schönheit hier auf Erden. Ich steh auf dich, es tut mir wirklich leid, denn eine Frau vom anderen Stern, die hat man doch ganz einfach gern. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menschen weifern für mich. Ich habe dich gezähmt mit allen Dingen, doch all dies war nur lächerlich für dich. Fast hätte ich mein Gesicht daran verloren. Die Manege ist leer, das Licht geht aus, die Musik bestürmt, die Luft ist raus, ich bin nicht mehr dein Clown. Die Manege ist leer, geht aus, die Musik verstummt, die Luft ist raus, ich bin nicht mehr dein Clown.

dann denk ich, das muss wohl Fieber sein. Ja, ja, ich weiß, das geht ja auch wieder weg. Doch ich will als deiner Freundschaft bleiben und nicht bloß weg. Oh, nicht bloß weg. Ich will mit dir lachen, wenn niemand mehr mit dir lachen kann. Werd mir sagen, du gehörst mir, denn auch ich gehöre dir nicht. Yeah. Ewigkeit. Raus aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann Bikinis erleben. Jetzt kommt das Ding, Mann, ich rette den Tag. Ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab in den Süden. Warnung! Wie soeben bekannt wurde, existiert eine bis dato unentdeckte und gefährlichere Version des Fetenmixes. Die Titel folgen dabei in einer viel schnelleren Abfolge, der man hilflos ausgeliefert ist. About a shirt that's me. Manege ist leer. Das Licht geht aus. Die Musik verstummt. Die Luft ist raus. Ich bin nicht mehr dein Traum. Someday I'll find. Dreaming, yeah, boy. Willkommen. Sie haben Post. And now it's time to check out what's happening around the area with the traffic and travel update. Oh. lang steh ich da. Wochenlang plag ich mich an. Ich spül mir die Finger wund. Und sing so gut, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Wir uns wiedersehen mit ihren Rot, Rot, Rot, Rot, Licht.

zwischen zwei Stühlen, das ist jetzt vorbei. Bis bald.